denken, doch diese Träume sind falsch und verlogen. Du wirst in ihnen doch nur betrogen. Falsche Träume und falsche Illusionen, falsche Gefühle, der Tod ist dein Lohn. Falsche Träume und falsche Illusionen, falsche Gefühle, der Tod ist dein Lohn. Träume